was im Scheib, ja. UFO 361. Stay high, nein, ich lass euch nicht rein. Ja, sie haten mich, als wär ich 6ix9ine. Versace, Bro, Medusa, ja. Deine Bitch nervt, ruf ein Uber, ey. Schick sie weit weg, Digga, bis nach Kuba, ey. Dass wir so viel Kohle haben, ist kein Zufall, ey. Stay high, Digga, Dreieck wie Bermuda, ey. Gib mir Lean, ey, ich trinke kein Sambuca, ey. Mache Urlaub mit Flamingos in Aruba, ja, ja. Meine Bitch nice, riecht nach Maracuja, ja, ja. Acker hart, gebe Gas, Hayabusa, ja, ja. Trage Nike, scheiß auf Puma. Sie haten mich, alles kleine Loser. Ja, ja, stay high. Stay high, nein, ich lass euch nicht rein. Ja, sie haten mich, als wär ich 6ix9ine. Label wollten mich nicht sein, das mache wohl keinen Sinn. Ey, ey, ey. Stay high, Dicker, guck mal, wo wir sind. Stay high, ja, sie wissen nicht, wohin, würden gern so klingen. Ja, ich baby, wie ich bin, BBS im Ring. BBS, BBS, meine Uhr glänzt. Sie machen Auge auf mein Joint, weil er pur brennt. Ich seh die ganzen kleinen Kids, wie sie rumrennen. Sie kommen zu mir, wollen Autogramme, weil sie uns kennen. Stay high, nein, ich lass euch nicht rein. Ja, sie haten mich, als wär ich 6ix9ine.